Mein Heim im Himmel, weit über Bergen, wo ewiges Leben ich einst erlang. Dort liebe Freunde mit mir einst werden, den Vater preisen mit Lobgesang. Dort liebe Freunde mit mir einst werden, den Vater preisen mit Lobgesang. O Heim im Himmel, du mein Begehren, mein Herz sehnt sich zu dir hinauf. Dort werd ich ewig den Heiland ehren, nach dem vollendet ich hab mein Lauf. Dort werd ich ewig den Heiland ehren, nach dem vollendet ich hab mein Lauf. So wie ein Seemann zum Hafen steuert, wenn Meereswogen bedrängen ihn, so strebt nach Haus ich, dort wird gefeiert des Lammes Hochzeit, da möchte ich hin. So strebt nach Haus ich, dort wird gefeiert des Lammes Hochzeit, da möchte ich hin. Wie schön im Himmel, wo ich zu Hause, mein Herz freut sich und jubelt schon. Dort seh ich Jesus, der starb am Kreuze, er gibt zum Lohn mir dann eine Kron. Dort sah ich Jesus, der starb am Kreuze, er gibt zum Lohn mir dann eine Kron. Ja, keine Träne wird dort vergossen, wir werden ewig dann preisen Gott. Schmerz, Trennung, Krankheit sind bald vergessen und niemand wird dort noch leiden in Not. Schmerz, Trennung, Krankheit sind bald vergessen und niemand wird dort noch leiden in Not.